zum Tor hinaus und mit verliebten Augen spähen die Mädchen nach uns aus. Am Busch vorbei wir ziehen, wo Heckenrosen blühen und mit den Vöglein im Wald ein frohes Lied erschallt. Von der Rose, von der Rose, von der Rose und Sophie, von der Rehe und die Rehe, von der anderen Marie. Ja, schön blühen die Heckenrosen, schön ist das Füßen und Hosen, Rosen und Schönheit vergehen, drum nützt die Zeit. Ja, schön blühen die Heckenrosen, schön ist das Küssen und Rosen, Rosen und Schönheit vergeht, und ist die Zeit, denn die Welt ist so schön. Wird lustig ausgeschwärmt, an neuer Liebe sich beglückt und alte aufgewärmt. Ein jeder weiß ein Schätzchen an einem trauten Plätzchen. Der Mensch braucht, was er haben muss, auch ab und zu den Kuss. Von der Rose, von der Rose, von der Rose und Sophie, von der Lene und die Rene, von der Anne-Marie. Ja, schön blühen die Heckenrosen, schön ist das Küssen und Kosen, Rosen und Schönheit vergehen, drum nützt die Zeit. Denn die Welt ist so schön.